Kundgabe 3191. Empfangen am 15. und 16.07.1944. Maske des Widersachers. Es lassen sich die Menschen betören von der Maske des Widersachers und sie erkennen sein Ränkespiel nicht. Und darum gewinnt er überall an Boden. Denn von Gott aus wird ihm keine Schranke gesetzt, solange der Mensch selbst ihm Macht einräumt über seinen Willen. Diese Macht aber nützet er in jeder Weise, indem er zu immer größeren Blendwerken greift, um die Menschen irre zu führen. Diese wären wohl fähig, ihn zu durchschauen, wenn sie streben würden nach Recht und Gerechtigkeit. Doch ein solches Streben liegt ihnen fern. Ein jeder hat nur sich selbst und seinen Vorteil vor Augen und er fragt nicht danach, wie weit der Nächste das gleiche Anrecht hat. Es ist die Ich-Liebe, durch die sich der Mensch dem Gegner ausliefert und die ihn auch blind macht und unfähig, dessen Wirken zu erkennen. So aber der Mensch sich nicht selbst wehrt, wird er dieser Macht verfallen und jede Klarheit des Denkens geht ihm verloren. Denn das ist das Ziel des Gegners von Gott, das Denken zu verwirren, so dass die Menschen immer mehr abfallen von Gott und sich aus eigener Kraft nicht mehr seinem Bann entziehen können, dass er wütet und hemmungslos ins Verderben reißet und dabei wenig Widerstand findet, denn der menschliche Wille allein ist bestimmend, dieser aber zu schwach. Der Widersacher vertritt die Welt und ist somit der Freund derer, die der Welt zugetan sind. Er aber kommt unter dem Deckmantel der Frömmigkeit, und darum lassen sie sich von ihm betören. Er täuscht ihnen das Gute vor, und doch ist sein Wirken böse, denn es treibt die Menschen an zur Lieblosigkeit, zum Eigennutz, zum Streben nach irdischen Gütern, zu vermehrtem Wohlleben des Körpers, und alles dieses ist ein Rückgang der Entwicklung der Seele. Es ist ein Außerachtlassen des eigentlichen Erdenlebenszweckes, des Ausreifens der Seele. Und die Menschen erkennen es nicht, denn sie sind jener Macht hörig, die sie von Gott zu trennen sucht. Doch auch dieser Feind der Seelen trägt den Namen Gottes auf der Zunge. Er hängt sich dieses Mäntelchen um, auf das er unerkannt bleibe, und seine List gelingt ihm, und ziehe zahllose Menschen in seinen Bann. Doch wehe ihnen, wenn seine List offenkundig wird, wenn die Maske abfällt und das wahre Gesicht zum Vorschein kommt. Dann können sie sich nur schwerlich retten aus seiner Gewalt, denn sie haben ihn hingegeben, der allein Herr ist über die ganze Schöpfung, der den Menschen erlösen kann, dessen Wille bereit ist, sich erlösen zu lassen. Doch des Feindes List zuvor ist, ihm den Glauben zu nehmen an die Hilfe des göttlichen Erlösers sowie an dessen Gottheit selbst. Und die blind sind im Geist, folgen seiner Fahne und trennen sich willig von dem Retter ihrer Seelen. Die Menschheit aber erkennt nicht das Vorgehen der finsteren Macht. Sie sieht Licht, wo tiefstes Dunkel ist. Denn auch dieses ist ein Blendwerk des Satans, dass er Licht vorgaukelt, wo dunkle Nacht ist. Und dem wahren Licht entfliehen sie, und sie nehmen die Ermahnungen und Warnungen nicht an, die ihnen von berufener Seite aus zugehen. Sie beten einen Götzen an, dessen Macht wahrlich nur darin besteht, den menschlichen Willen zu schwächen, der aber machtlos ist, so dieser Wille sich Gott zuwendet. Und daran erkennet ihr diesen Götzen, dass er nichts tut, um den Glauben in euch zu stärken an einen liebenden, weisen und allmächtigen Gott, dass er zwar den Namen Gottes im Munde führt, jedoch ihn nicht zur Geltung kommen lässt im bewussten Anruf, dass er die Liebe außer Acht lässet und darum von Gott, der ewigen Liebe, weit entfernt ist. Und dass er Jesus Christus, den göttlichen Erlöser, nicht anerkennt und darum ein offensichtlicher Gegner von ihm ist, der die Menschen, denen die Erlösung Not tut, aufs Neue bannt, so sie ihm folgen und sich unter seine Fahne stellen. Amen.